Herrschaft, und wie Sie wahrscheinlich selber alle bereits schon mal persönlich bemerkt haben, unterscheiden wir Menschen uns von alle anderen Tiere. Ja, oder wenigstens die meisten von uns. Ehrlich, und zwar sind wir die Einzigen, die ein extra Körperteil für die Grausamkeit haben, die sogenannte Seele. Glauben Sie nicht? Können Sie den ganzen Bücherschrank durchblättern, wenn Sie haben sogar die Bücherwand. Nirgendwo werden Sie etwas finden über seelische Grausamkeit von Elefanten oder Kanarienvögeln, ja, während das doch beim Mensch ein gern gesehener Scheidungsgrund ist. Nun, da muss man sich allerdings die menschliche Seele ungefähr so vorstellen wie ein Bungalow. Wenn der Mensch geboren wird, steht sie erst in Rohbau, und dann dauert es oft viele, viele Jahre, bis so eine Seele bezugsfertig ist. Muss ja erst noch verputzt werden, Antennen drauf, Blitzableiter dran, Fenster drin, Jalousien vor, denn die ganze Inneneinrichtung, nicht bei Luxusausführung sogar, mit Auslegeware. Und diese Fertigstellung der Seele ist dann die sogenannte Erziehung. Und je nachdem, was da für Handwerker zugange waren, so sieht der Mensch dann auch von innen aus. Bei einem klemmende Türen, bei einem anderen funktioniert die Heizung nicht. Oder die Klospülung ist an der Warmwasserleitung angeschlossen. Meine, irgendwelche Macken hat ja heutzutage jeder Neubau. Und deshalb muss man bei der Seele ganz besonders vorsichtig sein mit Spinat. Ja, sieh, ich habe jetzt einen Fall in der eigenen Verwandtschaft, mein Neffe Uwe. Der hat doch die Stadtverwaltung eingeschlagen, als Beruf. Nicht so mittlerer Laufbahn. Nee, und ist verheiratet mit einer gewissen Gundula, eine ganz kurantet Mädel eigentlich, so mit ihren runden Hintern in der Jeans. Nee, aber war früher Sekretärin oben an der Volkshochschule. Vielleicht hat sie deshalb so modern ist im Kopf, mit ihrer Nickelbrille auf, immer kein Büstenhalter an. Ehrlich, also so schamlos, wie die durch die Gegend schaukelt. Ja, ich wollte mir dir ein Gesicht mal genau begucken, aber das ist mir noch nie geglückt. Ja. Aber nur ging das ja bei den beiden auch schon los vor der Hochzeit. Ne? Da haben die nicht etwa wie normale Menschen heimlich beim Mondenscheine an dunklem Parkplatz geknutscht. Oder wenn die Gefühle schon mal ein bisschen handgreiflicher wurden. Haben sie dann nicht etwa so diskret erledigt, nicht im Sommer in der Schonung, im Winter in der Waschküche? Nee, eines Tages stand die Gundula einfach mit ihrem Koffer bei meiner Schwester vor der Tür und sagte, ja, sie tät jetzt auf Uwe seine Mansarde ziehen, für ihn auszuprobieren. Nicht? Auf Romantik täte sie, also entschuldigen Sie, aber die hat tatsächlich Scheißen gesagt. Ja, weil eine moderne Ehe, da wäre das Vorschrift, dass man, ja, wie beim Autotest, wie musste man sich auch erstmal anständig über der Rumpelstrecke jagen, für das denn hinterher auch alles glatt läuft. Ja, doch meine Schwester, ne, die kannte ja da nichts von, weil in ihrer Jugend schon der erste Fehltritt der Schritt in die Ehe gewesen war. Und sie sagte so ahnungslos, ja, aber abends nur bis 10. Was, sagt die Gundula? Ja, und wann soll ich dann ausprobieren, wie er schnarcht? Ja, nur hat die den ausprobiert. Ich glaube, 4 Monate lang hat sie bei seinem Schnarchen zugehorcht. Und ich sag schon für meine Schwester, nee, das war doch damals noch das alte Strafgesetz. Ich sag, langsam wird das aber Kuppelei mit der Zeit. Da kommt eines Tages der alte Friedrichowski angewackelt. Der tut sich doch die Rente ein bisschen aufbessern als so Spion für ein Sachgeschäft. Ja. Er sitzt der Tag über vom Standesamt und wartet, bis er wieder einen an Aushang pinnen. Und ja, der kriegt er 20 Mark, wenn das geklappt hat. Der kommt also an und sagt, ja, wisst ihr denn schon, euren Uwe und die Gundula sind ja schon angepiekst als Aufgebot. Was war? Wie wollen sie der Verwandtschaft nicht beihaben, bloß standesamtlich gleich verduften und der Hochzeitsnacht auf eine Lustmatratze an Campingplatz? Aber da habe ich mich in letzter Moment noch dazwischen geschmissen. Nix anmerken lassen die ganze Zeit, nicht um wie sie den Morgen so ahnungslos aus dem Rathaus kamen mit den zwei Trauzeugen. Da hat aber plötzlich die Familie Techtmeier ein Spalier gebildet mit den Alpenpfeilchen, dass denen die Tränen in die Pupille geschossen sind, den Uwe und seine Gundula. Na, jetzt nach der Hochzeit, wie fing sie denn gleich an mit dieser sogenannten Familienplanung? Hat sie extra ein Büchschen für? Und da hat sie alles rein, so eine Wohnung, die Möbel, eine Sitzecke, Farbfernseher. So hat sie jede Anschaffung der Reihe nach auf den Tag vorher geplant, ja, weil ein modernes Kind, sagt sie, dürfte man sich niemals vor der Waschmaschine in die Welt setzen. Ja, weil sonst die Mutter durch die Windeln ausgebeutet wird. Nee, und ihre Unterdrückung, also irgendwie schießt die wohl in die Milch rein. Ja, dass dadurch schon der Säugling seine erste Konflikte zum Schlucken kriegt. Ja. Und deshalb haben sie jetzt auch ganz pingelig abgehakt, nicht Uwe als Beamter mit dem Grünstift, nicht Stück für Stück bis zum Schluss auch den kleinen Oliver. Nur hat er aber auch nicht genau funktioniert, weil sie hatten ihn so abgehakt, dass Ende Juni sollte der Liefertermin sein, weil Uwe als Beamter, nee, dann hätte er das Kindergeld noch rückwirkend. Nur kam der aber erst Anfang Juli, der kleine Olli, nee, und deshalb mussten sie den Reifen rund erneuern lassen. Sonst hätten sie neue gekauft. Ja. Aber das haben die den Kleinen nie entgelten lassen. Im Gegenteil, die haben den schlimmer behandelt wie ein Rotei. Wenn man da mal in Kinderwagen gucken wollte für zum Buh machen. Schon hat die Gundula mich beiseite gerissen, nur damit das Kind kein Bettnässer wird. Ja, weil sie gelesen hatte, dass schon bevor die kleinen Kinder gucken könnten, könnte ihren Oliver so einen Schreck kriegen, dass er sein Leben lang von mir träumt und ihn da jedes Mal in der Blase bei offen geht. Naja, ich meine, ich habe meine Kinder alle Buh gemacht in den Alter. Trotzdem sind sie dicht geworden. Aber damals hatten die Blagen ja auch noch nicht dieses moderne Untergrundbewusstsein. Ja, sieh, das ist so eine Art Tiefkühlfach der Seele, wo meinetwegen sämtliche Gemeinheiten der Erwachsenen, nicht, die werden da eingefroren mit unbegrenzter Haltbarkeit. Ja, kann sein, dass dann erst in Altersheim der Knopf aufgeht. Wie man da erst merkt, was man doch in seiner Jugend für ein menschliches Wrack gewesen sein muss. Und Uwe als Beamter hat mir das im Gesicht gesagt. Nicht so wie du erzogen bist damals, Onkel Adolf, musst du ja ein Krimineller geworden sein. Ja, und damit jetzt dem kleinen Oliver mein Schicksal erspart bleibt, nicht wieder nur ganz streng nach dieser anti-autorisierte Kindergebrauchsanweisung, für das er ein volles Glied der menschlichen Gesellschaft wird. Naja, ich meine, wenn ich an unseren Vater denke, also nicht, dass ich jetzt beschweren will, der war ein frommer Mann und hat uns auch erzogen, ja, werktags, wenn wir was flexiert hatten, nicht sonntags nach der Messe, nicht vor dem Mittagessen, musste man aber kriegen, was so jeder der Reihe nach, das war für alles, wo wir nicht bei erwischt worden waren. Nee. Ja.